Erster Jona war sehr verärgert und wurde wütend. Zweiter, er betete zu Gott und sagte, ach, Herr, das ist genau das, was ich schon in meiner Heimat gesagt habe. Ich wollte dies verhindern, indem ich nach Tarsis floh, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, der nicht schnell zornig wird, viel Liebe zeigt und das Unglück bereut. Dritter, deshalb nimm mir jetzt mein Leben, Herr, denn es ist besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Vierter, Gott aber fragte, bist du wirklich zu Recht so wütend? Fünfter, danach verließ Jona die Stadt und ging östlich davon. Dort baute er sich eine Hütte und setzte sich in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt passieren würde. Sechster, Gott ließ eine Rizinusstaude wachsen, die über Jona emporstieg, damit sie ihm Schatten spendete und er sich besser fühlte. Jona freute sich sehr über die Rizinusstaude. Siebter, als am nächsten Morgen die Sonne aufging, ließ Gott einen Wurm kommen, der die Rizinusstaude stach, so dass sie verdorrte. Achter, als die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind wehen, und die Sonne stach Jona so auf den Kopf, dass er ganz schwach wurde. Da wünschte er sich den Tod und sagte, es ist besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Neunter, da fragte Gott Jona, bist du wirklich zu Recht so wütend wegen der Rizinusstaude? Jona antwortete, ja, ich bin zu Recht wütend, sogar bis zum Tod. Zehnter, Gott aber sagte, du hast Mitleid mit der Rizinusstaude, obwohl du dich nicht um sie gekümmert und sie nicht großgezogen hast. Sie entstand in einer Nacht und ging in einer Nacht zugrunde. Elfter, sollte ich dann nicht Mitleid mit Ninive haben, dieser großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht wissen, was richtig oder falsch ist, und auch viele Tiere.